Frau Hustekuchens Leben mit Frosch. 16. Juli 2014. Froschcasts. Processing. Ich arbeite wie wild an den Froschcasts. Im Moment scheitert es an schlechtem Laptop-Mikro. Die Qualität ist euphemistisch ausgedrückt bescheiden. Es klingt, als würde ich in eine Dose sprechen, aus einer Telefonzelle unter dem Meeresspiegel irgendwo im Marianengraben. Der Froschpapa besitzt wohl noch ein Mikro, das liegt aber bei seinen Eltern, wo wir wahrscheinlich erst morgen hinkommen und überhaupt alles nicht so einfach. Immerhin habe ich jetzt Rauschentfernung und Kompressorbenutzung bei Audacity begriffen, auch was Feines. Also noch ein wenig Geduld bitte, Sie kommen, die Froschcasts.